Ja, vielen Dank. Titel, wie schon gesagt, soll sein Jargon der Israel-Kritik. Und diesen Titel habe ich nicht selbst gewählt, sondern ist mir sozusagen angetragen worden. Ich finde den Titel aber trotzdem eigentlich ganz treffend, wenn man unter Jargon etwas ganz Bestimmtes versteht. Meistens wird ja unter Jargon eher eine Art Fachsprache zum Beispiel gemeint, wie sie, was weiß ich, im akademischen Betrieb unter bestimmten Experten oder selbsternannten Experten üblich ist und so weiter. Also eine an sich unverständliche oder vielleicht auch möglicherweise unsinnige Sprache. Jedenfalls beschränkt auf Experten kann man sagen, ist der Jargon der Israel-Kritik nicht, sondern vielmehr ja im Großen und Ganzen eigentlich Common Sense. Unter Jargon aber, oder Jargon der Israel-Kritik wäre aber dann ein treffender Titel, wenn er zum Beispiel in dem Sinne verstanden wird, wie in etwa auch, wie Adorno etwa auch in seiner Heidegger-Kritik, also im Jargon der Eigentlichkeit, vom Jargon sagt, er sei ein eben letztlich abstrakt formaler oder habe einen letztlich vom abstrakt formalen Charakter, der unabhängig von der Bedeutung der jeweils verwendeten Wörter eigentlich darauf zielt, allgemein akzeptiert zu werden. Vom Jargon der Israel-Kritik, jetzt speziell, könnte man auch sagen, also im Anschluss daran, dass er mit der Realität im Nahen Osten relativ wenig zu tun hat, aber vor allen Dingen sehr viel zu tun hat, eigentlich mit dem Denken der Israel-Kritiker selbst. Wenn ich jetzt sage, dass der Jargon der Israel-Kritiker formalen Charakter hat, dann heißt das wiederum nicht, dass er selbst intentionslos wäre. Seine Intention ist, so wäre jedenfalls meine These, letztlich die Delegitimierung Israels. Und wie ich finde, eigentlich so gut wie unübertrefflich auf den Punkt gebracht, hat das mal die Zeitschrift Focus ganz unfreiwillig im Jahr 2006, als sie getitelt hat: Israel droht mit Selbstverteidigung. Also das heißt, wenn sich die Israelis selbst verteidigen, dann sind sie der Aggressor. Und das wiederum heißt nichts anderes, als dass die Aggression Israels bereits in seiner Existenz besteht. Dem Jargon der Israel-Kritik ist auch eine gewisse Doppeldeutigkeit oftmals eigen. Schon der Terminus Israel-Kritik hat so eine Doppeldeutigkeit. Fragt man jetzt etwa selbsternannte Israel-Kritiker, wie das gemeint sei, dann sagen sie ihrerseits stets, naja, was sie damit meinen, sei eben einfach nur eine Kritik an der israelischen Politik, an der israelischen Regierung und so weiter. Umgekehrt würde allerdings niemand bei einer Kritik zum Beispiel an, was weiß ich, Sarkozy oder Hollande von Frankreich Kritik sprechen. Und ich denke, das ist nicht ganz zufällig, sondern liegt eben letztlich daran, oder dieser Terminus Israel-Kritik ist sozusagen ein Indiz dafür, dass hier absichtsvoll offen gelassen wird, ob es letztlich also um eine Kritik an der Existenz eines jüdischen Staates geht oder, wie dann oft beteuert wird, nur an einzelnen politischen Entscheidungen einzelner politischer Repräsentanten. Ganz ähnlich ist das zum Beispiel auch mit dem, was ja ganz oft in der Diskussion vorkommt, mit dem Existenzrecht Israels. Also wenn etwa gesagt wird oder zugestanden wird, dass man für ein Existenzrecht Israels sei, das würde man selbstverständlich bei keinem anderen Staat tun. Im Gegenteil würde man etwa, was weiß ich, bei einem Besuch französischer Politiker hierzulande sagen, der Bundestag hat sich entschlossen, das Existenzrecht Frankreichs anzuerkennen, dann würde das in der Tat für einen Skandal sorgen. Und dass eben so viel über das Existenzrecht Israels geredet wird, zeigt eben schon an, dass im Grunde dieses Existenzrecht eigentlich sehr wohl in Frage gestellt wird. Jetzt hätte ich zunächst ein Beispiel für das, was ich erstmal formalen Charakter, der relativ wenig mit der Realität zu tun hat, was ich genannt habe, nämlich von ja, 19. November diesen Jahres, also noch während des letzten Gaza-Krieges, ein Artikel von Jakob Augstein, immerhin berühmter Walsersohn und Herausgeber der Zeitschrift Freitag, der bei Spiegel Online auch eine Kolumne hat. Und da hat er also einen Artikel über die Gaza-Offensive der Israelis verfasst unter dem Titel Gesetz der Rache. Und da lese ich jetzt einfach mal den Anfang vor. Der Wahnsinn geht weiter. Die Hamas und Israel schießen pausenlos aufeinander. An Frieden haben beide Seiten kein Interesse. Im Nahen Osten gilt immer noch, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Wer hat dieses Mal angefangen? Die Hamas feuert Raketen auf Israel, Israel bombardiert den Gazastreifen. Dann kommen ein paar Details über die Anzahl der Raketen und so weiter. Und dann heißt es, das Gesetz der Rache kennt kein Ende. Dieser Krieg wird erst enden, wenn die Krieger die Lust daran verloren haben. Was jetzt hier, das ist, was ich als überaus formal bezeichnen würde, ist eben allein schon sozusagen, oder allein schon diese Formulierung vom Gesetz der Rache, die also sozusagen zunächst mal sagt, auf beiden Seiten die bloße Existenz von Gewalt, und daraus wird dann geschlussfolgert, es geht also auf beiden Seiten um Lust auf Gewalt. Eine etwas schwächere Variante dieser Äquidistanz, wo sozusagen die bloße Existenz von Gewalt erstmal sozusagen skandalisiert wird, ist zum Beispiel die Redeweise von der Gewaltspirale oder von der Eskalation der Gewalt. Was da letztlich getan wird, ist natürlich relativ offenkundig, nämlich von dem Zweck der jeweiligen Gewalt zu abstrahieren. Was also ist eigentlich der Zweck, jetzt bei dieser, nimmt man als Beispiel eben diesen letzten Gazakrieg, jeweils der Gewalt? Die Hamas, die also über Monate hinweg Raketen auf Israel geschossen hat, fordert bekanntlich in ihrer Charta die Auslöschung Israels und die Ermordung der Juden. Da wird dann oft gesagt, ja, das ist ja alles nur Rhetorik. Aber woher will man das eigentlich wissen, dass das alles nur Rhetorik sei? Im Gegenteil müsste man doch eigentlich davon ausgehen, also spätestens nach dem Nationalsozialismus davon ausgehen, dass wenn Antisemiten die Ermordung von Juden ankündigen, dass man damit rechnen muss, dass sie das möglicherweise auch umzusetzen versuchen. Dann wird oft gesagt, wenn man auf die Hamas-Charta hinweist, naja, das war halt damals so. Inzwischen sei ja, wie ich das auch gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, ob das hier auch bei Augstein war oder irgendwo anders, dass die Hamas sich moderieren würde und so weiter. Da kann man dann mal nachgucken. Auf der ganz interessanten Seite Palestinian Media Watch, die also regelmäßig Veröffentlichungen in den palästinensischen Medien ins Englische übersetzen. Und da findet man dann bei Al-Aqsa TV oder von Al-Aqsa TV ein veröffentlichtes Musikvideo von diesem November, also während der militärischen Auseinandersetzung. Und der Text von diesem Video heißt, ich lese es mal vor auf Englisch, O lovers of the trigger, killing the occupiers is worship, also Gottesdienst, that Allah made into law. Und dann wird ein Schild hochgehalten, auf dem steht, killing Jews is worship that draws us close to Allah. Arise, O determined men. The color of the martyr's blood protects the land. O masked one wearing a kafir, terrifying the Jews, call out in Zionism's face, Muhammad's army has begun to return. Und direkt am Tag nach dem Waffenstillstand wird dann ein weiteres Musikvideo von Al-Aqsa TV, also das ist der, ich weiß nicht, ob ich das gerade erklärt habe, der Fernsehsender der Hamas, wird ein weiteres Musikvideo veröffentlicht, das hat dann folgenden Text. Destroy the throne of Zion, the house of absolute evil, raise the banner of victory, be like the fire of a volcano, repeat in the name of your jihad, death to Israel, das wird dann mehrfach wiederholt, with blood and fire, resist until freedom, defeat the soldiers of aggression, the enemies of humanity. Also davon, dass die Hamas sozusagen nicht den Zweck verfolgen würde, den Staat Israel und die Juden im Nahen Osten zu ermorden, kann also gar keine Rede sein. Auf der anderen Seite, die Frage nach dem Zweck sozusagen des militärischen Eingreifens des Staates Israel. Ich denke, es ist relativ banal, kein Staat der Welt würde einen andauernden Raketenbeschuss dulden. Das Ziel der Militäroperation war also die Beendigung des Raketenbeschusses, die militärische Schwächung der Hamas und die Zerstörung von Raketenvorräten. Ich denke, vor diesem Hintergrund ist es doch einigermaßen absurd, von einer Spirale der Gewalt zu sprechen oder, wie Jakob Augstein gar, von einem Gesetz der Rache. Denn wäre Israels Motiv schlichtweg Rache, so könnte man fragen, warum, was weiß ich, also oder anders gesagt, vielleicht wäre Israel tatsächlich so ein Staat, wie seine Kritiker oft unterstellen, Warum gibt es dann keine Flächenbombardements, sondern zumindest den Versuch, relativ zielgerichtet militärische Ziele zu treffen und so weiter. Dass das eine und das andere zum Gesetz der Rache, denke ich, fällt auf, dass das doch relativ offenkundig auf einen ziemlich alten antisemitischen Topoi spielt, nämlich den rachsüchtigen Juden. Durch das Gesetz wird das eher noch verschärft. Schließlich gilt das Judentum bekanntlich auch als Gesetzesreligion. Und im Text wird das dann insofern noch, oder dieser Verdacht, den ich hier äußere, insofern noch unterstützt, als er dann behauptet, was glaube ich nicht allzu viel mit der Wirklichkeit zu tun hat, dass die Ultraorthodoxen in Israel weitgehend die Politik bestimmen würden und das quasi als Erklärung letztlich für den Krieg Israels gegen die Palästina oder gegen die Hamas anführt, ohne dass natürlich erwähnt wird, dass einige der Ultraorthodoxen selbst Antizionisten sind, beziehungsweise den Staat Israel ablehnen und die meisten beispielsweise überhaupt gar keinen Militärdienst in Israel leisten. Aber darum geht es Augstein gar nicht, sondern es geht ihm sozusagen darum zu suggerieren, dass Israel seinen Krieg führt aus Lust an Gewalt und religiösen Fanatismus. Und wenn man dann fragt, wie beschreibt er die Palästinenser, da kann man dann, oder wie erklärt er sozusagen die Gewalt, die er erstmal zum Anlass nimmt und feststellt, eben es herrscht im Nahen Osten das Gesetz der Rache, wie erklärt er die Gewalt der Palästinenser? Gibt es ein Zitat: Die Katastrophe geschieht. Gaza ist ein Ort aus der Endzeit des Menschlichen. 1,7 Millionen Menschen hausen da zusammengepfercht auf 360 Quadratkilometern. Gaza ist ein Gefängnis, ein Lager. Israel brütet sich dort seine eigenen Gegner aus. Natürlich sagt er nicht offen, dass Gaza ein Konzentrationslager sei. Er suggeriert es nur durch diese schöne Steigerung von Gefängnis zum Lager. Aber letztlich sagt er doch nichts anderes, als dass natürlich die Palästinenser ihrerseits selbst sozusagen die Gewalt, die von ihnen ausgeht, auch nicht zu verantworten haben, weil ja wiederum die Politik Israels dafür verantwortlich ist, dass es zu dieser Gewalt überhaupt kommt. Nimmt man jetzt also diese letzte Gaza-Offensive, so kann man eigentlich nur feststellen, dass Israel im Grunde gar keine Wahl hat. Um seine Souveränität sicherzustellen, muss es früher oder später auf Raketenbeschuss reagieren. Man kann Israel also für die Operation Wolkensäule von diesem November nur kritisieren, wenn man von Israel fordert, seine Souveränität aufzugeben. Und das ist dann eben auch letztlich die Konsequenz natürlich dieser Kritik an Israel, wie sie etwa Jakob Augstein formuliert. Davon jetzt ausgehend, also dass diese sozusagen scheinbar nur eben eine bestimmte Politik kritisiert wird, dass das dann letztlich darauf hinausläuft, die staatliche Souveränität Israels aufzugeben. Das führt sozusagen zu der Frage, was heißt eigentlich Souveränität? Souveränität ist letztlich die Gewalt, eine bestimmte staatliche Herrschaft nach innen und außen durchzusetzen. Und die Souveränität und die Staatlichkeit basieren immer auf der Bereitschaft eines Staates zur Gewalt. Auch Diplomatie, also Verhandlungen zwischen Staaten oder auch meinetwegen quasi-staatlichen politischen Akteuren, also zum Beispiel auch der PLO oder der Hamas, basiert grundsätzlich auf der Bereitschaft der Akteure, den jeweiligen Forderungen gewaltsam Ausdruck zu verleihen. Und daraus ergeben sich dann meines Erachtens einige Punkte, die schon relativ viel von dem sozusagen unterlaufen, was üblicherweise im Jargon der Israel-Kritiker so geredet wird. Der erste Punkt oder die erste These wäre, dass Staaten in ihrer konkreten Gestalt immer historisch zufällig sind. Das heißt, die bestimmte Existenz und die Grenzen sind Ergebnisse von inneren und äußeren Kriegen. Insofern sind Staaten auch immer künstlich. Die Künstlichkeit der Staaten wird wiederum ideologisch durch die Mystifikation des Begriffs des Volkes üblicherweise verschleiert. Die Staatsbürgerschaft seinerseits schließt die Forderung des Staates an seine Bürger ein, sich für diesen aufzuopfern oder beziehungsweise die Bereitschaft, das Leben für diesen zu opfern. Um diesen Opfer einen Sinn zu geben, das sozusagen ist letztlich der Zweck der ganzen Volkstumsideologie. Dazu nur vielleicht zwei Hinweise, dass etwa im Mittelalter oder auch in der meinetwegen christlichen Lehre der klassischen oder klassischen katholischen Lehre ein Begriff wie das Volk im heutigen Sinne eigentlich völlig unbekannt ist. Und ein anderes Beispiel ist etwa, dass es bis 1948 im Grunde genommen so etwas wie ein palästinensisches Volk in dem heutigen Sinne auch nicht gab. Wenn man von Palästinensern geredet hat, hat man meistens Juden oder Zionisten im damaligen Mandatsgebiet Palästina gemeint. Der zweite Punkt wäre, dass die Geltung von Recht stets ein Gewaltmonopol voraussetzt. Das heißt, dass es so etwas wie ein Völkerrecht nur, wie Hegel sagt, als gelten sollen das Recht geben kann, weil es nämlich kein Gewaltmonopol über den Staaten gibt. Das heißt weiterhin, dass die UNO eine Versammlung von Einzelinteressen der einzelnen Staaten ist. Es ist also sozusagen die permanente Berufung auf die UNO als Hintergrund der Kritik Israels nicht gerade ein moralisch unbedingt gerechtfertigter, eine moralisch unbedingt gerechtfertigte Berufung. Dann drittens, weil alle Staaten letztlich zufällig sind, kann im Grunde erstmal kein Staat einen vernünftigen Grund für seine Existenz angeben, also warum es ausgerechnet ihn geben sollte. Die einzige Ausnahme dafür ist letztlich der Staat Israel. Der Zionismus ist als Reaktion auf antisemitische Pogrome in Osteuropa und die verweigerte Assimilation der Juden entstanden. Die Staatsraison Israels ist der Schutz der Juden vor Verfolgung durch Antisemiten. Ein solcher Selbstschutz ist wiederum in einer in Staaten eingerichteten Welt nur in Form eines Staates selbst möglich. Und das wird auch reflektiert im israelischen Staatsbürgerschaftsrecht, dass jeder, der als Jude verfolgt wird, das Recht hat, in Israel Staatsbürger zu werden. Das heißt aber auch für den Staat Israel, dass er notwendig einen jüdischen Charakter haben muss, auch deswegen, weil er nicht nur sozusagen die Juden in Israel vertritt, sondern auch die Juden in der Diaspora, nämlich als ein möglicher Zufluchtsort im Falle antisemitischer Verfolgungen. Für einen palästinensischen Staat lässt sich allerdings nicht wirklich ein vernünftiger Grund angeben, zumindest nicht in diesem Sinne. So wenig übrigens wie für beispielsweise den spanischen Staat oder meinetwegen auch einen katalanischen Staat. Der palästinensische Nationalismus wurde nach 1948 von den arabischen Staaten geschürt, um den Krieg gegen Israel anzuheizen. Um da vielleicht noch ein bisschen sozusagen das beispielhaft auszuführen, etwa der Gazastreifen, wie das Westjordanland, also der Gazastreifen war von 1948 bis 1967 unter ägyptischer Kontrolle, das Westjordanland in der gleichen Zeit unter jordanischer Kontrolle. Ägypten etwa hat auch die Palästinenser nicht als Staatsbürger aufgenommen und die Palästinenser unter ägyptischer Herrschaft hatten ebenfalls sehr elendige Lebensverhältnisse. Auch dazu vielleicht nur ein Beispiel. Vor 1967 hatten in Westbank und Gazastreifen und in der Westbank und im Gazastreifen gerade einmal 18% der Häuser einen Stromanschluss nach 1981, also in der Zeit. Während der Zeit der israelischen Besatzung waren es dann über 90%. Auch heute sind die Lebensverhältnisse der Palästinenser etwa in Flüchtlingslagern im Libanon, und das ist, glaube ich, auch größtenteils noch nicht mal bekannt, dass es überhaupt außerhalb der sogenannten besetzten oder umstrittenen Gebiete zwischen Israel und den Palästinensern auch Palästinenserlager gibt, aber im Libanon gibt es auch solche und die sind etwa nach einer Studie von diesen UN-Organisationen für palästinensische Flüchtlinge die Lebensverhältnisse dort deutlich schlechter als beispielsweise im Westjordanland. Dann könnte man auch weiter fragen, vielleicht auch ganz formal, nach den Voraussetzungen für einen palästinensischen Staat. Da müsste man doch grundsätzlich erst einmal auf so etwas wie Souveränität und Gewaltmonopol hinweisen. Souveränität hieße doch so etwas wie eine relative Unabhängigkeit von äußerer Einmischung. Und ich denke hier nicht an die USA oder Israel, sondern daran, dass etwa Hamas und islamischer Dschihad wesentlich vom Iran finanziert, ausgestattet und zum Teil auch ihre Politik befohlen bekommen. Also etwa der Putsch der Hamas, ich glaube 2007, wird zumindest nach Aussagen führender Fatah-Politiker geht das zurück auf eine iranische Initiative. Umgekehrt ist bekannt, dass die Fatah ihrerseits, zumindest bis zu diesen arabischen Aufständen, wesentlich von Jordanien und Ägypten finanziert und bewaffnet worden ist. So viel also zur Unabhängigkeit und nationalen Selbstbestimmung und Souveränität. Der zweite und vielleicht wichtigere Punkt wäre so etwas wie ein Gewaltmonopol, was doch die Minimalvoraussetzung, wie gesagt, in einer rein formalen Hinsicht für einen Staat wäre. Das hieße aber doch, dass Hamas und Fatah ihre Waffen an eine Zentralgewalt abgeben müssten, was sozusagen einfach die Grundbedingung für einen palästinensischen Staat wäre. Und dann kann man noch ganz grundsätzlich weiterhin sagen, dass es zwar stimmt, oder in jedem Falle stimmt, dass nach Hobbes alle Staaten Monster sind, dass aber für die konkreten Lebensverhältnisse der Menschen in diesen Staaten der Charakter dieser Monster durchaus gelegentlich nicht ganz unwichtig ist. Und bekannt dürfte auch sein, dass die Hamas absolut Juden-, Frauen- und Schwulenfeindlich ist, dass Homosexuelle im Gazastreifen sozusagen nicht offen Homosexualität ausleben dürfen, dass auch Alkoholtrinkern gelegentlich das Leben bedroht wird und dass, um wiederum nur ein Beispiel aus der jüngsten Zeit zu nennen, etwa am Tage des Waffenstillstandes 6 sogenannte Kollaborateure in Gaza von der Hamas ermordet worden sind und mit Motorrädern durch die Straßen geschleift wurden. Wer also so eine Organisation tatsächlich an die staatliche Macht haben will oder das an der staatlichen Macht haben will oder das unterstützen will, ob jetzt gewählt oder nicht, der ist einfach nur irre. So, ich sehe, dass die Zeit schon etwas fortschreitet. Deswegen springe ich jetzt vielleicht etwas. Das bisherige war jetzt erstmal nur, um so vielleicht ein paar ganz grundsätzliche Punkte anzusprechen, die sich, denke ich, doch aus einigen Überlegungen zum Begriff von Souveränität ergeben, wenn man das bezieht auf den sogenannten Nahostkonflikt. Und wie ich glaube, doch einiges dessen, was man jetzt unter Jargon der Israel-Kritik fassen könnte, durchaus zumindest widerlegt oder zumindest in Frage stellt. Ich möchte jetzt zu der vielleicht grundsätzlichen Frage sozusagen kommen, die Israel-Kritiker häufiger aufwerfen oder sozusagen thematisieren und von der aus, ich glaube ich, sich der Jargon der Israel-Kritik durchaus entziffern lässt, nämlich der Frage, darf man Israel kritisieren? Dass man Israel selbstverständlich kritisieren dürfe, bekennen, wovon sich jeder leicht überzeugen kann, selbst sogenannte pro-israelische Hardliner. Als einigermaßen willkürlicher Beleg soll hier ein Artikel von Alan Posner genügen, der mit den Worten beginnt, darf man Israel kritisieren? Selbstverständlich. Ist Kritik an Israel an sich schon antisemitisch? Selbstverständlich nicht. Nun würde Posner freilich nicht als pro-israelisch gelten, folgte dem nicht ein Aber. Posner fährt fort, aber es gibt Israel-Kritik, die in Antisemitismus übergeht. Dafür gibt es 3 Kriterien. Es sind die 3 Ds, Dämonisierung, Diffamierung, Delegitimierung. Wo die im Spiel sind, haben wir es mit Antisemitismus zu tun. Zitat Ende. Was Posner hier tut, und ich will das zunächst einmal gar nicht bewerten, ist relativ typisch dafür, wie man über die Frage nach legitimer und illegitimer Kritik an Israel streitet, sieht man einmal von denen ab, die ohnehin jedes Wort in kaum kontrollierter Raserei formulieren. Zunächst wird bekannt, dass Kritik an Israel grundsätzlich legitim sei, um dann anschließend Kriterien festzulegen, nach denen eine legitime Kritik übergeht in antisemitische Ressentiments. Im Kern besteht der Streit über die Grenze zwischen legitimer Israel-Kritik und Antisemitismus, also darin, welche Definition des Antisemitismus vorausgesetzt wird und ob bestimmte Aussagen unter diese Definition subsumiert werden können. Was soll es also bedeuten, wenn etwa Alan Posner oder andere selbsternannte oder tatsächliche Freunde Israels bekennen, man dürfe Israel selbstverständlich kritisieren? Nun zunächst einmal, und das ist in der Tat banal, heißt das, dass sie die Frage, ob man Israel kritisieren dürfe, akzeptieren. Was aber soll diese Frage ihrerseits eigentlich bedeuten? Nimmt man sie wörtlich, dann kann man eigentlich nur sagen, was man darf und was nicht, das regelt üblicherweise ein Gesetz.

zeigt bereits das formale Eintreten der Israel-Kritiker dafür, Israel doch kritisieren dürfen zu wollen, dass es sich hierbei um eine politische Meinung handelt. Bei ihrem Eintreten dafür, dass man doch wohl Israel kritisieren dürfe, behandeln sie ihre eigenen Ansichten nicht unter dem Aspekt, ob diese Ansichten nun wahr oder vernünftig sind, sondern wiederum nur rein formal als Meinung. Daher wäre der Begriff der Meinung mit dem der Wahrheit zu konfrontieren. Wahrheit und Meinung sind nämlich nicht dasselbe. Der Begriff der Meinung ist seinerseits mehrdeutig. Er kann eine bloße Geschmacksfrage ausdrücken wie die, ob man lieber süßes oder salziges Popcorn essen möchte. Auch kann der Zusatz »Ich meine« ein behauptendes Urteil relativieren, wenn etwa gesagt wird, zum Beispiel »Ich meine, die Veranstaltung heute Abend fängt um 20 Uhr an«. Dann kann dies beispielsweise bedeuten, ich sei mir bei dem Behaupteten nicht ganz sicher und man solle die Behauptung lieber noch einmal überprüfen. Wenn jemand allerdings seinerseits behauptet, er sei der Meinung, dass Israel ein Verbrecherstaat sei, dann schränkt die Betonung des Meinens das Urteil nicht ein, sondern unterstreicht es gerade. Gerade weil die Behauptung nämlich weder durch Denken noch durch Erfahrung belegt werden kann, wird sie stattdessen einfach durch das Meinen begründet. Solche Art Berufung auf die Meinung als inwendiges Orakel, wie Kant und Hegel das genannt haben, ist dem Begriff der Wahrheit radikal entgegengesetzt. Israel-Kritik ist unwahr, nicht weil die Fakten, die die Israel-Kritiker vorbringen, alle gelogen wären. Nein, Israel-Kritik ist unwahr, weil sie eine bloße Meinung gegen den jüdischen Staat ist. Nimmt man den Begriff der Kritik ernst und verwechselt ihn nicht damit, dass jemand in Stammtischmanier der Meinung ist, dies oder das sei eben blöd, dann besteht Kritik darin, einen Gegenstand seiner Unwahrheit zu überführen. Die Israel-Kritik ist darum unwahr, weil sie die allgemeine und generelle Gewalt, die zwischen Staaten herrscht, verdrängt und von einem obsessiven Bedürfnis getrieben, einzig am jüdischen Staat zur Darstellung bringen will. Kritik als Meinung verstanden, beruft sich auf nichts weiter als auf sein inwendiges Orakel. Wahrheitsfähige Kritik dagegen setzt einen Begriff vom Gegenstand seiner Kritik voraus. Das gilt auch für politische Urteile. Sofern sie als willkürliche Geschmacksfragen auftreten, nennen sie sich zu Unrecht kritisch. Wer etwa eine bestimmte Politik auf Grundlage von selbstgesetzten Werten begründet oder kritisiert, ohne diese Werte seinerseits begründen zu können, dessen politische Urteile sind nicht wahrheitsfähig. So ist es beispielsweise in der politischen Linken sehr beliebt, bestimmten politischen Urteilen oder Positionen vorzuwerfen, sie wären nicht emanzipatorisch oder nicht links, so als käme es bei einem Urteil darauf an, dass es einer bestimmten Gesinnung entspricht und nicht auf seinen Wahrheitsgehalt. Auch der Antisemitismus tritt seinerseits als Meinung auf. Den Antisemiten ist der Wahrheitsgehalt ihrer Propaganda stets völlig gleichgültig gewesen. Antisemitismus ist die Meinung gegen die Juden. Die Grundlage der klassischen antisemitischen Agitation beruht auf der Behauptung einer geheimnisvollen Macht der Juden, die Geschicke der Weltpolitik zu bestimmen und in der Behauptung, sie wären in der Lage, sich den kapitalistisch produzierten Reichtum in seiner Ausprägung als Finanzkapital unmittelbar, das heißt ohne Arbeit, anzueignen. Der Antisemit seinerseits hat keine Probleme damit, dass der Zweck der Produktion nicht die Bedürfnisbefriedigung, sondern die selbstzweckhafte Akkumulation von Kapital ist. Dass Kapital überhaupt nur dann akkumulieren kann, wenn sich der Einsatz von Arbeitskraft als Ware gewinnbringend rentiert, das heißt, wenn die Arbeitskraft in einem gar nicht moralisch zu verstehenden Sinne ausgebeutet wird. Nach Marx etwa besteht die Ausbeutung der Arbeitskraft gerade in der Differenz zwischen dem Gebrauchswert und dem Tauschwert derselben. Für die Verausgabung seiner Arbeitskraft erhält der Arbeiter den Tauschwert seiner Arbeitskraft, das heißt, wie bei jeder anderen Ware auch, die durchschnittlich zur Produktion und hier auch Reproduktion notwendige Arbeitszeit, was nicht ganz korrekt, aber der Einfachheit halber hier mit Lohn übersetzt werden soll. Nun hat die wahre Arbeitskraft aber die spezifische Eigenschaft, und Marx nennt dies ihren Gebrauchswert, die Wertgröße der von ihr bearbeiteten Waren zu vergrößern, und zwar in größerem Maße als zu ihrer eigenen Reproduktion notwendig. Wie bei jeder anderen Ware auch, kann der Käufer über den Gebrauchswert der von ihm gekauften Ware verfügen. Was der Arbeiter über die Reproduktionskosten seiner Arbeitskraft hinaus produziert, ist der sogenannte Mehrwert. Und in einem spezifischen Sinne nennt Marx eben genau diese Differenz der Wertgröße von Tauschwert und Gebrauchswert der wahren Arbeitskraft ihre Ausbeutung. Wichtig ist dabei, und das ist auch für die Kritik am Antisemitismus relevant, dass im Unterschied zum vulgären Ausbeutungsbegriff hier keinerlei Verletzung des äquivalenten Tauschs stattfindet. Ausbeutung findet also nicht nur dann statt, wenn jemand unter Wert Lohn bezahlt, sondern liegt in der Form der Lohnarbeit auf Grundlage des äquivalenten Tausches selbst. Äquivalententausch setzt voraus, dass qualitativ Inkommensurables, also Unvergleichbares, kommensurabel gemacht werden kann, sich also auf eine Quantität gleicher Qualität beziehen lässt. Das heißt, dass sich die Waren zum Zwecke ihres Austauschs in Geld ausdrücken lassen müssen. Innerhalb der Warenform als Form des Reichtums, die die Geldform und damit, weil es Geld nur als die Währung eines Staates und nicht Geld an sich gibt, die also den Staat erfordert, und die außerdem Geld als Kapital erfordert, damit überhaupt Waren produziert werden können und so weiter. Innerhalb aller dieser aufeinander als gesellschaftliche Totalität bezogenen Formen gibt es keinen Ausweg aus dem Kapitalismus. Kapitalismuskritik, und damit komme ich auch zurück zur Kritik am Antisemitismus, Kapitalismuskritik ist nur als Kritik aller dieser aufeinander bezogenen Formen möglich, also von Äquivalententausch, Warenform, Geldform, Lohnarbeit, aber eben auch gleich ursprünglich als Kritik an der Form Staat, der Rechtsform und der Politik als der Form, innerhalb der Staat als Akteur auftritt. Weil der Antisemit jedoch gerade kein Problem damit hat, dass die Arbeitskraft eine Ware ist, die sich zum eigenen Erhalt auf den Markt schleppen muss und sich dort im Angesicht eines allgemeinen Äquivalents mit allen anderen Warenbesitzern auf Gedeih und Verderb vergleichen zu müssen, er also darin gar nichts Unvernünftiges entdecken will, entscheidet er sich seinerseits für die Unvernunft. Er hält die Totalität warenproduzierender Gesellschaften für eine Natureigenschaft und identifiziert deren ureigene Übel mit der Sphäre der Zirkulation. Müßig darüber zu streiten, ob die Rede von der Diktatur der Finanzmärkte oder vom Geldadel, die wohl nicht ganz zufällig auch die Israel-Kritiker von der Linkspartei am besten beherrschen, schon selbst offen antisemitisch ist. Sie ist in jedem Falle falsch, sie ist Ideologie, ist keine Kritik an Geld oder Finanzkapital, die ihrerseits ohne Kritik an der Totalität warenproduzierender Gesellschaft schlichtweg falsch ist, ja sie ist noch nicht einmal verkürzte Kritik, die noch einer Verlängerung bedürfte. Einerseits ist der Antisemitismus in ökonomischer Hinsicht als die Identifikation der Juden mit dem raffenden Kapital tatsächlich tabuisiert. Oder genauer, die Identifikation des raffenden Kapitals mit den Juden ist tabuisiert, nicht aber die Logik des Antisemitismus, nämlich die Spaltung in schaffendes und raffendes Kapital und also die Personifikation der Aneignung des Mehrwerts bei Managern, Spekulanten, Heuschrecken und so weiter. Andererseits ist diese Identifikation der generellen staatlichen Gewalt, nämlich also auf der politischen Ebene, mit den Juden auf der Ebene des Staates, als Antizionismus und Israelkritik freilich völlig ungebrochen. In der aktuellen Eurokrise deutet sich zwar gelegentlich an, wenn es auch niemals offen ausgesprochen wird, dass hinter Diplomatie stets nationale Interessen und ein gegenseitiges Drohpotenzial stecken. Zum Beispiel etwa die aktuelle Griechenland-Krise. Diese Gewalt aber wird verdrängt, nicht zuletzt deswegen, weil sie die Künstlichkeit gerade eines jeden Staates offenbart, die doch die Rede von Volk und Nation verschwinden machen will. Wahrgenommen wird diese verdrängte Gewalt, die notwendig zur Staatlichkeit gehört, jedoch stets ausschließlich bei den Israelis. Israelkritik ist also die Meinung gegen den jüdischen Staat. Auch der Israel-Kritiker hat mit der Herrschaft von Menschen über Menschen keine Probleme, solange sie nicht von Juden ausgeübt wird. Er will auch davon nichts wissen, dass Staaten nach einer treffenden Metapher von Hobbes grundsätzlich künstliche Monster sind, die sich nur so lange gegen andere Monster behaupten, solange sie im Ernstfall auf ihre eigene Militärmacht zurückgreifen können. Wie der Antisemitismus in ökonomischer Hinsicht zwischen raffendem und schaffendem Kapital unterscheidet und den Juden bzw. Heuschrecken das Geheimnis unmittelbarer Aneignung von Mehrwert zuspricht, um letztlich die Herrschaft der wahren Gesellschaft zu fetischisieren, so speist sich auch die Behauptung, Israel sei ein künstlicher Staat aus dem Bedürfnis, jede andere Staatlichkeit als quasi natürliche zu fetischisieren. Die angebliche Kritik an den Bankstern und Heuschrecken, wie die Erfindung von Begriffen wie Casino oder Manchester-Kapitalismus, dient zumindest heutzutage nur dazu, den Kapitalismus gerade nicht als solchen, nämlich als Warengesellschaft zu kritisieren, deren Unvernunft doch darin besteht, dass jeglicher Reichtum nur als Ware, das heißt zum Tausch und das wiederum heißt zur Verwertung von Wert und nicht etwa zum Genuss und Ausbildung aller Sinne produziert wird. Strukturgleich dazu dient die Kritik an Israel der Delegitimierung der israelischen Souveränität, um letztlich Staatlichkeit nicht als solche kritisieren zu müssen, die doch immer auf Gewalt und auf der Forderung an die Staatsbürger basiert, im Zweifelsfall für den Staat das Leben zu opfern. So, jetzt überspringe ich hier ein bisschen was. Ja. Der Antisemitismus ist also nicht irgendeine Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, sondern er ist nur zu begreifen als die Fetischisierung der Warengesellschaft. Der Antizionismus seinerseits muss als die Fetischisierung der Staatlichkeit selbst begriffen werden. Solange die Welt in Staaten eingerichtet ist, wird der Staatsfetischismus, der die Unvernünftigkeit der schlecht eingerichteten Welt vergessen machen soll, fortbestehen und mit ihm auch der Antisemitismus. Solange der Antisemitismus aber fortbesteht, bleibt der jüdische Staat notwendig, um zu verhindern, dass noch einmal Antisemiten ohne organisierte, bewaffnete Gegenwehr sich daran versuchen können, die Juden umzubringen. Und solange der Antisemitismus besteht, gibt es außerdem höchstens eine barbarische Lösung des Nahostkonflikts, nämlich die Zerstörung Israels und die Ermordung seiner Einwohner. Die gesamte Kritik an Israel, an seiner bewaffneten Selbstverteidigung, abstrahiert samt und sonders von der fundamentalen Rolle des Antisemitismus im sogenannten Nahostkonflikt. Und davon nämlich, dass sowohl die Staatsräson Israels als auch der Hass auf Israel in den islamischen Gesellschaften, der der Motor für den Krieg gegen Israel ist, nur ausgehend vom Antisemitismus begriffen werden kann. Israel kann also nach Kriterien wahrheitsfähigen Denkens nur auf eine einzige Weise kritisiert werden. Nicht theoretisch und nicht in Form von Meinung, sondern nur praktisch. Durch die Abschaffung einer Welt, die den Antisemitismus hervorbringt, und durch die Herbeiführung eines weltweiten Zustandes, der den Staat Israel als organisierten Schutz für Juden überflüssig macht. Diese einzige legitime Israel-Kritik ist freilich das gerade Gegenteil der Herrschenden. Vielen Dank.